Wettbewerbsliberalismus im gemeinsamen Markt. Die Beamtenschaft im Bonner Finanz- und Wirtschaftsministerium, wie auch in der Bundesbank, waren vorwiegend von einer liberalen Wirtschaftsgesinnung im Geiste Alfred Müller A. Marx geprägt. Dieser hatte als Abteilungsleiter bei Ludwig Erhard die römischen Verträge, die die EWG begründeten, wesentlich mitgestaltet und war danach Staatssekretär für europäische Angelegenheiten gewesen. Nach diesem Weltbild konnte die Beseitigung von Wettbewerbshindernissen im gemeinsamen Markt den Wohlstand steigern. Die Arbeitsteilung zwischen nationaler und europäischer Ebene sollte aber der Subsidiarität folgen. Jenseits der wettbewerblichen Rahmensetzung und wo unvermeidlich spezifischen Marktordnungen etwa für Landwirtschaft war keine besondere Rolle für die europäische Ebene vorgesehen. Eine gemeinsame Währung war zwar grundsätzlich in dieses Ordnungsbild integrierbar, wenn die Europäische Notenbank rechtlich und tatsächlich unabhängig war und keine monetäre Staatsfinanzierung betrieb. Jedwede Garantenrolle der gemeinsamen Notenbank oder der europäischen Ebene für die Haushalte der Mitgliedstaaten musste aber ausgeschlossen bleiben, weil das die Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedstaaten untergraben konnte. Dieses ordoliberale Weltbild setzte sich beim Maastricht-Vertrag im Wesentlichen durch. Die Vertragspartner Frankreich und Italien waren sehr kompromissbereit, um das Ziel einer gemeinsamen Währung zu erreichen. Sie akzeptierten dazu im Maastricht-Vertrag sogar ein Ordnungsbild, das ihren eigenen Traditionen und den bei ihnen vorherrschenden Überzeugungen nur bedingt entsprach. In beiden Ländern ist die Tradition eher etatistisch und staatsinterventionistisch. Wie in der Rückschau deutlich wird, gingen ihre Verhandlungsführer offenbar davon aus, dass das Leben seine eigenen Geschichten schreibt, wenn die D-Mark erst einmal in einer europäischen Währung aufgegangen ist. Damit haben sie ja auch recht behalten.